keine Droge dieser Welt gibt mir so viel Endorphine wie du. Wirklich gut tust. Ich schau dir in die Augen und ich seh meine Zukunft. Da draußen gibt es tausend, aber keines wie du. Ja, ich muss schon sagen, dass du mir wirklich gut tust. Ich schau dir in die Augen und ich seh meine Zukunft. Da draußen gibt es tausend, aber keines wie du. Ich muss schon sagen, dass du mir wirklich gut tust. Ich schau dir in die Augen und ich seh meine Zukunft. Da draußen gibt es tausend, aber keines wie du. Sagen, dass du mir wirklich gut tust. Ich schau dir in die Augen und ich seh meine Zukunft. Für tausend gibt es tausend, aber keines wie du. Keine Droge dieser Welt gibt mir so viel Endorphine wie du.